wache morgens auf und ich frag mich nur warum. Die Sonne sitzt schon im Fenster und ich dreh mich nochmal rum und versuch wieder zu schlafen. Doch es hat einfach keinen Sinn, so langsam komm ich wieder klar. Ich weiß wieder, wer ich bin. Die Nacht sitzt mir in den Knochen, ich war viel zu lange wach. Der Wecker zeigt kurz nach 8, jetzt in Ruhe Frühstück gemacht. Einen Teller zieh ich raus aus dem Berg von Geschirr. Das Besteck versteckt sich dreist tief im Tellergewirr. Und das Klo riecht nach Scheiße, die Streichhölzer vergessen. Ich bin froh, dass ich scheiße, jetzt muss ich nur noch was essen. Und dann kann der Tag kommen, um mich endlich zu stressen. Für Frühlingsgefühle drück ich mir den Tagat in die Fresse. Konnte gar nicht besser, um mich wieder zu beruhigen. Das Amt schreibt mir, es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. Sie würden nur das Geld kürzen, weil sie es noch brauchten. Für Formulare, Sitzbezüge und Kaffeemaschinen. Ich brauche auch Maschinen, am Ende mit Gewehren. Zur Selbstverteidigung oder womit kann ich mich noch wehren? Ich setz mich an meinen Schreibtisch und versuch zu überlegen, was ich tun muss, um auch diesen Tag zu überstehen. Plötzlich zieht sich der Himmel zu, Stroboskope aus Blitze durchzogen die Luft und ich merke schnell, das ist kein Witz. Regen von unten, Autos hängen wie Früchte an Bäumen. Martins Hörner verstummt, alles schöner wie in meinen Träumen. Die Straßen füllen sich mit Dreck hoch bis zur zweiten Etage und spült alles weg. Ich sitze in der dritten Etage und schau mir das Spektakel an, als wär's ein guter Film. Außer mir stehen noch tausend andere am Fenster und filmen. Das Atmen fällt schwer im Schlamm, das gebe ich dir zu. Der eine oder andere Mann weiß vor Angst nicht, was zu tun. Frei von Mut begeben sich die meisten aufs rettende Dach. Ich erschrecke, weil ich höre, wie eine Stimme in mir lacht. Nun ist es passiert, die Katastrophe ist da. Ich denke, interessiert, wo die letzten nochmal war. Ach ja, Irak, Thailand, Indien, Kenia und Benin. Jetzt kommt sie zurück zum Ursprung nach Brüssel und Berlin.